was Gutes spielen können? Ein Williams oder so? Die haben die Tür zertrümmert, bevor ich Wünsche entgegennehmen konnte. Man braucht Musik, um zu vergessen. Über Musik nie sowas empfunden. Nachempfinden kann. entscheide dich, ob du leben oder sterben willst.